sind Bilder und Töne, die sich mir ins Gehirn gebrannt haben. Ich hörte und sah sie als Schüler auf einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher in meinem Jugendzimmer. Sie stammen aus Werner Herzogs Vampirfilm Nosferatu von 1979. Zu den schaurig schönen Naturaufnahmen aus der Partnachklammer Garmisch, die für Transsilvanien herhalten musste, ertönt eine unheimliche und dennoch betörende Musik. Ein Chor singt nicht mehr als zwei Töne. Eine Oboe liefert beunruhigende Dissonanz. In dieser Musik war für mich die ganze Atmosphäre dieses Horrorfilm-Remakes konzentriert. Zurückgenommen, minimalistisch, keine Gänsehaut, eher subkutane Wirkung. Klaus Kinski als blutleerer Dracula, ein trauriger Untoter, der märchenhaften Isabella Adjani in Sehnsucht verfallen. Wenn das Heer der Ratten über Wismar herfällt, weiß man, dass das Ende nahe ist. Erst sehr viel später fand ich heraus, dass die Filmmusik von der Münchner Gruppe Popol Vuh stammt. Jahre später, es ist 1993, treffe ich auf einen Arbeitskollegen, der bei der Nennung meines Namens stutzt. »Wirklich, du heißt Florian Fricke«, lacht er. Tags drauf bringt er mir die Kopie eines Titelblatts des Fachmagazins Keyboard mit. Darauf prangt in großen Lettern »Interview Florian Fricke«. Ich hänge es als Gag einige Zeit in meinem Zimmer an die Wand. Die Album- und Songtitel seiner Band Popol Vuh greifen gerne alttestamentarische Begriffe auf. Das Hohelied Salomos, Kyrie, Agnus Dei. Das Foto zum Interview zeigt ein schönes Gesicht. Etwas kantig, aber mit feinen Linien, blonde Locken. Noch später, 2004, lebe ich in München und studiere Musikjournalismus. Ich will nun mehr erfahren über diesen Mann. Pianist, Wunderkind, Journalist, Elektronikpionier, Krautrocker, Werner Herzog Filmkomponist, Weltreisender, Atemtherapeut. All das war Fricke, dessen Lebenslinien ich nun kreuze. Aber wer war dieser Magier des Klangs? Was hat ihn angetrieben zur Suche nach neuen musikalischen Welten? Und inwieweit ist er ein typisches Kind der 60er und 70er Jahre? Freiheitsliebend, kreativ, mit erweitertem Bewusstsein und doch selbstzerstörerisch. Miesbach, der MOOC und die Mayas. Der Klangmystiker Florian Fricke und seine Band Popol Vuh. Eine Sendung von Florian Secundus Fricke. Der Öffentlichkeit sicherlich am meisten bekannt ist Florian Fricke durch seine Arbeit mit dem Filmregisseur Werner Herzog in den 70er und 80er Jahren. Zu einigen seiner bekanntesten Filme hat Fricke die Musik geschrieben. Agire, der Zorn Gottes, Nosferatu, Fitzcarraldo und Cobra Verde. Allesamt mit dem Hauptdarsteller Klaus Kinski. Föhn war ein Magier. Es waren zwei Magier. Werner war ein Magier und Florian. Sagt Bettina von Waldhausen, langjährige Weggefährtin und Gattin von Florian Fricke. Die Heilpraktikerin und Atemtherapeutin empfängt mich in ihrer Erdgeschosswohnung am Englischen Garten in München. Ihre feenartige Sanftmut erinnert mich an Hanna Schigulla. Ich hatte sie telefonisch nicht erreicht. Sie aber fand meine Nummer auf ihrem Display und rief zurück. Ich meldete mich mit meinem Namen. Sie sagte nur entrüstet Nein. Ich klärte sie auf. Nun sitzen wir bei Tee und fühlen uns ineinander ein. Sie ist ein bisschen aufgeregt und neugierig, welcher Mensch denn mit dieser komischen Geschichte zu ihr kommt. Sie muss richtig wühlen in ihren Erinnerungen nach Begebenheiten, die teilweise über 40 Jahre zurückliegen. Auf Werner Herzog angesprochen, erinnert sie sich an die Arbeit zu Agirre, seinen Film über einen größenwahnsinnigen spanischen Eroberer zu Zeiten der Conquista. Und Werner kam so und sagte, ja, also hätte er so toll und ob Florian denn was vielleicht da einfallen würde. Und Florian, der präsentierte dann, also es gab immer dann Tee und dann wurden irgendwelche Sachen vorgespielt. Und Werner hörte nur und traf aus dem Moment die Entscheidung. Ich kenne Florian Fricke schon seit sehr vielen Jahren. Wir haben zusammengearbeitet bei meinem ersten langen Spielfilm bei Lebenszeichen. Und zwar war er dort in Griechenland dabei als Darsteller. Übrigens später auch nochmal als Darsteller, als Pianist, wieder in dem Film Kaspar Hauser. Auf Fricke zog es zu Anfang seiner Karriere zum Film. Privat drehte er gerne auf Super 8. Später hat er ein paar Dokumentarfilme gemacht. In seiner Rezension für die Süddeutsche über Herzogs ersten Spielfilm Lebenszeichen, auch ihre erste Kooperation, spürt man die innere Auseinandersetzung mit dem Freund und dem Medium. Frickes Anmerkungen zu Herzog sind 1968 so wahr wie heute. Herzog hat so etwas wie ein Weltbild anzubieten. Für ihn bedeutet das Filmemachen eher eine Last, einen Zwang. Seine Scheu, dieses Weltbild zu argumentieren, in einer anderen Weise als suggestiv zu erklären, macht zweierlei verständlich. Einmal, dass Herzog sich, ohne jemals daran gezweifelt zu haben, für das Medium Film entschieden hat. Zum anderen, dass er vorläufig die Argumentation seinen Schauplätzen, in diesem Fall der Gewalttätigkeit der griechischen Landschaft, überlässt. Wenn Herzog in einem Interview auf die Frage, ob Lebenszeichen auch hätte in Deutschland spielen können, antwortet, nein, niemals, denn in Pasing sind die Menschen nur Leute, so steckt da keine Arroganz dahinter, nur Misstrauen vor einer allzu eindeutigen Fixierung. Denn in Pasing, gewiss um zu zeigen, was hinter den Dingen steckt, hätte er argumentieren müssen. Er hätte gewaltsam manipulieren müssen, um irgendwelche Lebenszeichen verbindlich sichtbar zu machen. Das aktuelle Telefonbuch listet deutschlandweit 7-mal den Namen Florian Fricke auf. Die Dunkelziffer mag hoch sein, aber alles in allem bilden wir doch eine überschaubare Gruppe. Ich bin Jahrgang 69. Das erste Popol Vuh-Album war da noch nicht erschienen. Und selbst wenn, ins elterliche Wohnzimmer hätte es sich auf keinen Fall verirrt. Wohl aber das Münchner Aushängeschild für überregionalen Qualitätsjournalismus, und zwar täglich. Du heißt Florian Fricke, weil ich damals, vor 40 Jahren, wir hatten die Süddeutsche schon immer abonniert, Artikel im Feuilleton las von ihm und dachte, Florian ist eigentlich ein schöner Vorname und Florian Fricke passt gut. Florian Fricke wird 1944 in Lindau geboren. Sein Vater ist eigentlich Opernsänger. 1945 kommt er aus dem Krieg zurück und kann nicht mehr singen. Er hat die Bombardierung Danzigs überlebt, aber seinen Traum verloren. Das Elternhaus gilt als eher kleinbürgerlich. Fricke bekommt früh Klavierunterricht und gilt als Wunderkind. Mit seinen Eltern zieht er nach München und geht auf ein musisches Gymnasium, studiert später Klavier in München und Freiburg. Aber schon früh zeichnet sich ab, dass er mit der klassischen Musikerkarriere nicht zurechtkommt. Bettina von Waldhausen lernt damals einen jungen, verunsicherten Mann kennen. Er hat ja Musik studiert bei Edith Picht-Axenfeld. Das war eine sehr bekannte Cembalistin von der Freiburger Musikhochschule. Und bei einem Bruder von Hindemith, Lofer hieß er, der war hier in München. Und er hat als Kind schon oder als Jugendlicher mit 12 oder 13 Jahren eine Reihe Klavierwettbewerbe gewonnen. Und irgendwann, ich glaube, da war so 18 oder 19, sagte er, nee, das ist ein furchtbares Leben mit so viel Druck. Ich will nicht das ganze Leben an einem Klavierstück üben und schmiss alles hin. Und dann begann einfach eine Zeit, wo er wahrscheinlich jobbte und ja, wo er einfach alles in Frage stellte und schrieb aber auch. Also er ist dann an die Süddeutsche gekommen, weil er immer Artikel schrieb und er hatte einen Artikel geschrieben über Marino Marini. Da hatte er eine Ausstellung gesehen in Italien. Und diesen Artikel hat jemand an eine damals sehr bekannte Redakteurin von der Süddeutschen gegeben und die leitete es weiter an Kaiser. Joachim Kaiser war damals schon einer der bekanntesten Musikkritiker. Er erkannte das Talent Frickes und förderte ihn. Die ersten Artikel zeugen von hohem Sachverstand, klingen aber auch etwas bemüht in dem Anspruch, den Anforderungen bürgerlicher Kulturkritik Genüge zu tun. Neben aller Virtuosität im Zusammenspiel steht ihrem Musizieren manchmal ein allzu wohl überlegtes Deklamieren im Wege. Bei Mozart-Sonate B-Dur, Köchelverzeichnis 454, fehlte die musikantische Leichtigkeit. Zu schematisch klangen die Phrasierungen des Klaviers, zu wenig schlicht die sich verselbstständigenden Kantilenen der Violine. Ich ging immer in alle Konzerte mit, wir saßen immer in der ersten Reihe, war natürlich sehr angenehm, aber ich schlief immer ein. Und ich habe immer gedacht, welche Konzertsäle haben bequeme Sitze und welche nicht. Aber es war schon eine sehr schöne Zeit. Bald schwimmt Fricke sich frei von der gängigen Kritikerdiktion und entwickelt einen persönlichen Stil. Er bespricht auch Filme und Rock-, Soul- und Jazzkonzerte. Immer mehr leuchten in den Artikeln die wilden politischen und revolutionären Zeiten durch, die auch das beschauliche München erfasst haben. So schreibt er im Oktober 1968 über den Bürgerschreck Frank Zappa und seine anarchistische Freak-Truppe Mothers of Invention. Die Die meist 30-minütigen Instrumentalnummern waren so faszinierend unkultiviert, wie man sagt, formlos, dass sie nicht nur den Zweck der Provokation, sondern auch der Korrektur erfüllten. Der Korrektur eines bestimmten Niveaubegriffs, den sich eine Gesellschaft als Herrschaftsmittel gegenüber all dem, was ihre Ordnung stören könnte, auch und vor allen Dingen gegenüber sich selbst aus Angst, verwirrt zu werden, neu anfangen zu müssen, aufgebaut hat. Fricke ist nicht unbeeindruckt von der Aufbruchstimmung, die seine Generation erfasst. Wer weiß, was aus ihm unter anderen äußeren Bedingungen geworden wäre. Aus einem, der als junger, talentierter Pianist in den Schwabinger Salons herumgereicht wurde. Der Kontakt hatte zu deutschem Bildungsadel wie den Eulenburgs und den Weizsäckers. Vielleicht hätte er die eiserne Disziplin verinnerlicht, die es braucht, um als Konzertpianist zu bestehen. Oder er wäre einer der führenden Kritiker bei der Süddeutschen geworden, geliebt und verhasst. Ein Leben zwischen Herkulessaal, Gasteig und Muffertalle. Aber es kommt anders. Dann sagte Florian auch, nee, ich will nicht immer andere Leute kritisieren, weil das ist eigentlich ein schrecklicher Job, weil man die Musik so liebt und immer nur Kritiken schreibt. Und da kam dann die Idee, dass er eigentlich selber wieder irgendwas verändern wollte im Leben. Und da kam dann der MOOC rein. Es passte, es war einfach die Zeit, von wo alles neue Ideen reinkam und man nach neuen Wegen suchte. Und es war eben das große Glück, dass man diesen MOOC besorgen konnte. Der MOOC. So ziemlich jeder, der mit elektronischer Musik zu tun hat, kennt seinen Namen, ohne ihn je gesehen zu haben. Der MOOC oder auch Moog, wie die Amerikaner sagen, ist ein analoger Synthesizer auf Modularbasis. Nach heutigen Maßstäben ein Dinosaurier. Damals revolutionär. In den 60ern endeten sonst alle futuristischen Träume der Keyboarder an einem Fender Rhodes oder einem anderen E-Piano. Der Moog eröffnete den Musikern völlig neue Klangwelten. Die Möglichkeiten schienen unendlich. Schlagartig bekannt wurde er durch Switched on Bach von Wendy Carlos, das weltweit meistverkaufte Klassikalbum aller Zeiten. Cembalo und ein ganzes Kammerorchester werden durch den Moog ersetzt. Erfunden wurde das Ungetüm von Robert Moog, einem genialen amerikanischen Tüftler in einem kleinen Nest im Staate New York. Trumansburg ist das, ist im Staate New York, so ungefähr 2 Stunden von New York entfernt. Und da war ich dort, nachdem ich ihn so dieses Switch on Bach gehört hatte. Und zwischen dem dritten Brandenburgischen gibt es eine kleine Improvisationsteil zwischen dem ersten und zweiten Satz. Da gibt es ja nur den Übergang, die Improvisation. Und den fand ich spannend, weil ich habe damals sehr viel Avantgarde dirigiert und war in der experimentellen Szene. Und da dachte ich, jetzt kann man wieder spielen, Elektronik. Das war die Idee. Und deswegen habe ich den dann gekauft und war dort bei Moog. Und habe da einfach so, weiß nicht, 14 Tage, glaube ich, immer da, versucht ein bisschen das herauszufinden, wie das geht, weil die gaben einem ja keine Informationen. Eberhard Schöne ist bekannt als Komponist und Dirigent, vor allem aber für seine Crossover-Projekte zwischen Klassik, Pop und Weltmusik. Schon über 40 Jahre wohnt er auf dem Stadelberg oberhalb von Miesbach im oberbayerischen Voralpenland. Seine Nachbarn sind Ende der 60er die Frickes, denn Florian und Bettina haben inzwischen geheiratet. Sie haben sich das Obergeschoss eines Stadels ausgebaut. Auf dem Fußweg zum Stadelberger Weiler, durch Wald und Kuhwiesen, passiere ich ein wohlgepflegtes Martal. Vom nächsten Hof ertönt Blasmusik, ein paar Hobbymusiker üben unter freiem Himmel. Weit und noch weiter geht der Blick über die Miesbacher Berge zum Wendelstein. Eine Bilderbuchlandschaft, der man nicht unbedingt ansieht, dass sie den Nährboden für eine der Keimzellen elektronischer Musik in Deutschland geliefert hat. Schöner besitzt seinen Moog immer noch. Die mehrteilige Apparatur steht zur Hälfte in seinem großzügigen Studio unter dem Dach seines rustikalen Wohnhauses, generalüberholt und spielbereit. 2 große schwarze Koffer, hochkant aufgestellt, die Front mit vielen Reihen und Gruppen von Schaltern, Drehreglern und Kabelbuchsen. Dazu ein simpel anmutendes Keyboard. Ein Monolith der Technik, Cubics schwarzen Monolithen aus 2001 nicht unähnlich. Elegant und zugleich furchteinflößend. Sein Vorbesitzer kam mit ihm jedenfalls nicht zurecht. Der Moog hier, den hatte John Lennon, hat ihn aber zurückgeschickt. Das war die Nummer 2, weil er sagte, wir können nichts mit dem anfangen, das ist nicht unsere Welt. Und darum bekam ich den, weil ursprünglich sagte er, es dauert 1-2 Jahre, wir haben so viele Vorbestellungen. Nicht. Ich habe dann nachts aufgemalt, weil ich wusste nicht mal, was ein Eingang und Ausgang ist. Ich habe mir aufgemalt, wie das übersteckt war. Nicht? Und so habe ich das hierher geholt. Und es gab ja kein Manual dafür, es gab ja gar nichts. Ich fand, er war sehr musikerfreundlich. im Gegensatz zu heute. Also der Moog hat etwas, der hat auch vom Klang her, wie ich immer fand, eine große Sinnlichkeit, weil er noch analog war, nicht? Das waren ja analoge Klänge. Die Tastatur war nicht dynamisch, das war ein Problem, was ja heute der Fall ist. Aber sagen wir mal, von der Klangfindung her war er großartig. Was uns interessierte damals, war doch nur, neue Klangfelder zu finden, neue Klänge zu erfinden. Und das konnten wir durch diese Kombinationen, die da entstanden, meist zufällig übrigens, dass man das gar nicht wollte. Natürlich sagte, das ist schön und das machen wir. Und so entstanden auch die Musiken, die wir gemacht haben. Wir ließen uns überraschen. Und diese Überraschung gibt es leider heute nicht mehr. Das war sozusagen der Anfang. Und weil eben der Florian hier nebenan wohnte, sagte irgendwann mal seine Frau zu mir, ob ich nicht ihm auch so ein Gerät beschaffen könnte. Und das ist der Weg. Nicht? Und dann kam das und dann habe ich versucht, aus meinem Nichtwissen heraus, ihm das ein bisschen klarzumachen, wie das funktioniert. Es kam der Moog und es kam Lautsprecher. Und damals waren Lautsprecher sehr anders als heute. Die waren riesig groß. Ja? Und wir hatten diesen Raum gerade alles eigenhändig ausgebaut. Und der Putz war gerade an der Wand. Und dann wurden die Boxen angeschlossen. Und dann fiel der ganze Putz wieder von der Wand runter, weil es so laut war. Mehrere Welten prallen da auf dem Stadelberg aufeinander. Schöner ist zu diesem Zeitpunkt ein etablierter Dirigent, der über den klassischen Tellerrand schaut. Fricke hat sich gerade vom bürgerlichen Klassikbetrieb losgesagt und sucht nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten, nach einer neuen Musik. Obwohl die beiden einen experimentellen Ansatz verfolgen, sind sie sich so fremd, dass sie nach Schöners Vermittlung keinen Kontakt mehr pflegen. So stehen die zwei sündhaft teuren und damals in Deutschland einzigen zwei Moog-Synthesizer keine 100 Meter voneinander entfernt, auf einem bayerischen Berg und erfreuen ihre Besitzer auf ganz unterschiedliche Weise. Zu Fricke hat sich mittlerweile Frank Fiedler gesellt, ein Filmemacher und Kameramann, der noch an der Berliner Film- und Fernsehakademie studiert. Fiedler ist kein Musiker, aber technisch bewandert. Zu Fricke, mit der Technik eher auf Kriegsfuß, ist er die ideale Ergänzung. Auch Frank Fiedler, Typ tiefenentspannt nordisch, wohnt am Englischen Garten. Die Wohnung steht voll mit Audio- und Videotechnik, Büchern, Kassetten und Bändern. Kam da aus Dirty Berlin irgendwie, Mauer drumherum, diese Winter in Berlin, wo man sich die Lunge aus dem Hals kotzt, da irgendwie, weil dieser schwefelige Kohlengestank über der Stadt hängt. Und plötzlich sitze ich da oben auf dem Berg Typen, mit dem ich mich gerade anfreunde, und wir schrauben da an einer magischen Tonmaschine rum. Das war schon ein irrer Sprung. Aber es hat natürlich auch einfach Spaß gemacht. Da haben wir Nächte aus dem Jahren gehauen mit der Mühle. Haben viel gemacht. Gibt auch noch einen Haufen Bänder. Die im Juni 2010 verstorbene Musikkritikerin Ingeborg Schober schildert in ihrem Nachruf auf Florian Fricke ihre erste Begegnung mit dem Moog. Im Winter 1969 näherte ich mich einem Hügel in Miesbach und nahm schon aus der Ferne ausgesprochen seltsame Klänge wahr, in ihrer Fremdartigkeit so rein und unberührt wie der Schnee vor dem Bauernhaus, aus dem sie kamen. Darin experimentierte der Musiker und Komponist Florian Fricke mit jenem aufregenden, gänzlich neuen Instrument, dem Moog-Synthesizer. Fricke saß vor einem elektronischen Monstrum, umgeben von einem Wirrwarr aus Kabeln, Steckern, Reglern, Schaltern und Boxen. Aber dem Metallungetüm entlockte er die feinsten, filigransten und fernsten Klänge. Fricke und Fiedler tun sich mit dem Perkussionisten Holger Trülsch zusammen, einem charismatischen Münchner Studentenführer, der an der Kunstakademie studiert. Sie nennen sich Popol Vuh, nach dem heiligen Buch der Mayas, in dem ihr Schöpfungsmythos aufgezeichnet ist. Laut seiner damaligen Ehefrau Bettina von Waldhausen hat sich Florian Fricke intensiv mit Religion und Mythologie auseinandergesetzt, woraus aber kein konkreter Glaube und keine Überzeugung entsprang. Er las nachts unglaublich lange, jede Nacht. Beim Popol Vuh interessierte ihn der Schöpfungsmythos. Und man spricht ja da von den Söhnen des Lichts, also Wesen oder Götterwesen, von denen man sagte, dass sie überall zur gleichen Zeit sein konnten. Also es gab eigentlich diese nicht hier und dort, sondern es war alles gleichzeitig. Also heute würde man sagen, sehr modern mit der Quantenphysik. Es ist was ganz Ähnliches. Aber trotzdem komisch, warum er Popol Vuh genommen hat, denn er war nie in Südamerika gewesen und er hätte vielleicht was Indisches nehmen können, nicht? Aber eigenartig, da interessierte ihn vielleicht gerade das Gegensätzliche. In dem legendären Musikmagazin Sounds stellen sich Popol Vuh 1971 selber vor. Die Musik, die wir machen, entsteht aus der Rückerinnerung, in die wir mutwillig mit dem Wunsch zu erfahren eintreten. Wir lernen, unsere Fantasie zu begreifen. Wir ergreifen sie. Wir leben sie. Unsere Musik und ihre Wandlung werden diesen Weg vermitteln. Das traumatische Leben, die unbewussten Räume. So hat unsere Musik zwangsläufig mehr Bezug zu der Musik der Urvölker, ohne sich an sie anzulehnen. Wir sind dabei, unseren eigenen Weg einer Meditationsform zu finden, die aus unserem Kulturbereich kommt. Wir begegnen dem Unbewussten mit unserem Bewusstsein. Wir fallen aus der Zeit und dehnen diesen Augenblick. So geht es in jener Zeit des Umbruchs vielen deutschen Bands. Auf keinen Fall wollen sie den angelsächsischen Gruppen nacheifern, die sich alle auf einen gemeinsamen Stammbaum beziehen, der im Blues wurzelt. Sie haben kein Interesse, eingedeutschten Soul oder Beat zu spielen. In den Proberaumlaboren Westdeutschlands beginnt eine wilde Suche nach dem Sound der Generation, die sich um 68 herum selber geschaffen hat. Mantra-gleiche Jam-Sessions, Mehrspur-Recording, Cut-Up-Verfahren, repetitive Beats, psychedelische Welten – alles ist erlaubt in einem weiten Feld zwischen Flower Power und Proto New Wave. Später wird die englische Presse diese Bands, sei es Can oder Amundyl oder Neu oder auch die frühen Kraftwerk, unter dem Begriff Krautrock zusammenfassen. Popol Vuh tun schließlich, was viele Bands und versprengte 68er in den 70ern tun. Sie ziehen aufs Land, in eine Kommune. Holger Trülsch lebt heute noch zeitweise auf dem malerischen roten Pfarrhof in Peterskirchen hinter Wasserburg. Zusammen mit seiner Partnerin Veruschka von Lehndorf. Das ehemalige Fotomodell wurde weltberühmt durch ihren Auftritt in Michelangelo Antonionis 60er Porträt Blow Up. Ihre Mutter, die Gräfin von Lehndorf, war die Witwe eines hingerichteten Verschwörers vom 20. Juli. Sie überlebte ein Konzentrationslager, auch ihre vier Töchter kamen durch. Sie tauschte das alte Gut in Masuren gegen den Pfarrhof und gründete zusammen mit dem Aktionskünstler Fritz Schranz die Künstlerkommune. In den 70ern drücken sich hier der nationale und internationale Bohemian Jet Set Klinke und Joint in die Hand. Rainer Langhans, Angelica Houston, Jack Nicholson, Warren Beatty, Rainer Werner Fassbinder, Hanna Schigulla, die auch eine Zeit lang dort lebt, sowie das Klangkunstehepaar Paul und Limpe Fuchs. Als ich Trülsch treffe, bereitet er gerade eine Ausstellung für seinen zweiten Wohnort Paris vor. Im riesigen Atelier im ersten Stock stapeln sich großformatige Bilder. Die Frau von Florian war mit der Gräfin Lehndorf befreundet und so stellte uns die Gräfin damals diesen Raum hier zur Verfügung, um zu spielen. Und dann haben wir uns so durchs Haus gerobbt und haben verschiedene Räume mal da, mal dort besetzt, je nachdem, wo die Tonqualität entsprechend gut war. Und das war an sich eine schöne Zeit. Aber auch eine völlig verrückte Zeit, nicht? Also, wie das halt damals war, nicht? Das war die auslaufenden 68er. Das war eigentlich eine Zeit, wo man sich zurückzog, nicht? Die politischen Aktionen waren ja mehr oder weniger gescheitert. Die 70er waren es uns dann schon das Ende. Da gab es dann die Basisgruppen und dann entwickelten sich ja auch die Terrorgruppen. Und jeder suchte so ein anderes Feld und so ging ich zurück zur Musik. So kam ich mit meinem politischen Verständnis der Musik zu dem Esoteriker Florian Fricke. Das ging bei einer Platte gut und dann ging es schief. Ein etwas schrullig wirkender Musikproduzent namens Gerd Augustin hatte in seiner Zeit beim Medienkonzern United Artists in den USA den Moog-Synthesizer kennen und lieben gelernt. Er träumt von einer deutschen Moog-Platte und macht sich auf die Suche nach einem passenden Künstler. In Deutschland haben nur Schöner und Fricke den Moog. Augustin nimmt Kontakt zu Fricke auf und man einigt sich auf die Produktion eines ersten Albums. Affenstunde. Es bezieht sich auf den Codex Florentinus, eine Sagen- und Legendensammlung der Azteken. Die Idee von Affenstunde war eigentlich, einen Marktplatz sich vorzustellen, auf dem sich dann die Menschen treffen, miteinander reden, musizieren und so weiter. Und Florian hat natürlich immer wieder so Gesangschoräle und so seine Idee von Musik, die eigentlich so eine romantisch-klassische war, die nicht meiner Vorstellung entsprach. Also ich kam mehr aus der zeitgenössischen Musik und hatte mit dem Jazz, Free Jazz viel zu tun, hatte also einen ganz anderen Ursprung. Und naja, nun so wurde die Platte gemacht und die war ein eigentlich durchschlagender Erfolg. Durch Veruschka haben wir sie John Lennon gegeben, der ganz begeistert war, an Bob Dylan ebenfalls. Und Avedon, der große Fotograf, hat es ein halbes Jahr jeden Tag gespielt, in seinem Studio nicht. In intellektuellen Kreisen war das eine tolle Sache. Popelwu, Florian Fricke und sein Synthesizer, die Nummer heißt Bettina. Fricke und Trölsch treten auch im Beatclub von Radio Bremen auf, der ersten Sendung im deutschen Fernsehen, die sich ernsthaft mit Popmusik und Jugendkultur befasst. Schon damals genießt sie uneingeschränkten Kultstatus unter den Angesprochenen. Das Stück ist improvisiert und Florians Frau gewidmet. Die Musiker sind hinter den extrem farbenfrohen, psychedelischen, optischen Effekten kaum auszumachen. Florian hatte natürlich keine Ahnung von dem Synthesizer und das ging alles nur so mit Stöpseln. Und im Laufe der Zeit kriegte man dann was raus und das war ein großes Ereignis, wenn dann ein Chor rauskam. Aber das sind ja eigentlich, soll man sagen, diese interessanten Anfänge, wie es auch im deutschen Film passierte. Nicht? Also Werner Herzogs erste Filme, an denen ich teilgenommen habe, waren ja auch so gewiss naiv. Nicht? Und das war aber sehr wichtig. Das war ein ganz entscheidendes Ding, diese Art von Provinzialismus, der sehr kreativ wird und dann irgendwie sich ohne Scheu und ohne Hemmung an Dinge wagt, an die man sich normalerweise nicht wagen würde. Also wenn man Verstand einschaltet, dann kommen ja diese ganzen Vorbehalte, kann ich das, bin ich fähig dazu und so weiter. Darüber hat man gar nicht nachgedacht, man hat's gemacht. Beim Entstehen des zweiten Albums in den Gärten Pharaos für Gerd Augustins Liberty Label treten Spannungen innerhalb der Band auf. Florian Fricke raucht immer mehr Joints. Betrachtet man Fotos aus jener Zeit, vom Mugraum in Miesbach oder mit Szenen im Garten vom Peterskirchner Pfarrhof, dann sieht man viele Personen auf Sesseln und Sofas dahindämmern. Holger Trölsch erklärt sich das so. Man darf nicht vergessen, der Kampf, den man 68 führte, war gegen die Leistungsgesellschaft gerichtet. Und das führte zum Teil bei vielen zu Missverständnissen und zu einer Art von Laissez-faire. Aber andererseits muss man auch sagen, die Faulheit ist ein Grundprinzip der Kreativität. Also ohne Faulheit geht nichts. Das sieht man ja heute in der Kunstszene. Die Leute, die ackern wie die Wilden, die nichts anderes mehr tun, als mit 20 Assistenten ihre einmal irgendwo platzierten Werke zu reproduzieren, das ist ja auch stinklangweilig. Nicht? Die Sinnlosigkeit war sehr wichtig. Und wir haben Tage damit verbracht, dass wir Super 8 Filme gemacht haben. Das war unser Fernsehen. Jeden Abend haben wir diese Filme gemacht. Wir haben in diesen 20-Minuten-Filmen haben wir alles auf Slow Motion gedreht. Und dann haben wir uns das abends angeschaut wie ein Heimkino auf einer riesen Leinwand. Das war einfach so nah am Leben drin. Heute schaut man sich die Dinge da alle an in dem Kasten. Man hat ein iPod, man hat den Apple, man ist alles klein. Aber man ist so viel weiter weg davon, es zu erleben. Der Spieltrieb ist das eine, die Drogen das andere. Inwiefern Fricke sein Haschischkonsum wirklich beeinträchtigt, ist schwer zu beurteilen. Jedenfalls ist es sein Wille und er zieht ihn durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht jeder kommt damit klar, auch Holger Trölsch nicht. Schließlich muss die neue Platte abgeliefert werden und die Verantwortlichen von der Plattenfirma Liberty lassen sich nicht ewig mit alten Bändern hinhalten. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir in die Baumburg. Also das ist eine Barockkirche hier. Dann habe ich mit dem Pfarrer geredet und habe ihm die Platte gezeigt und er war dann eigentlich ganz begeistert und hat gesagt, also dann und dann ist die Kirche frei. Und dann habe ich nur gefragt, können wir die Orgel benutzen und können wir vorm Altar spielen? Er sagt, ja, das ist kein Problem. Und das haben wir gemacht und da haben wir die ganze Platte durchgezogen. Und dann wurde auf dem Hintergrund dieses Schlagwerks und unseres Gebrüllt da vom Chor runter und Florians Hamlets Spiel auf der Orgel. Also ich meine, das war kein Orgelspiel, das waren einfach, so wie man auf dem Synthesizer so Töne macht, so haben wir halt draufgedrückt. Und das dann im Studio zusammengemischt hat die Platte gegeben und die ist eigentlich sehr schön geworden. Aber sie war nicht mehr produktiv, das war das Ende eigentlich nicht. Also unsere Zusammenarbeit. Es ist auch das Ende der MOOC-Phase. Und es ist eine skurrile und dennoch folgerichtige Fußnote der Pop-Historie, dass Florian Fricke heute zum großen Teil als Pionier der elektronischen Musik wahrgenommen wird. Der klassische Pianist, der Mozart liebte und nur mit Mühe diese Teufelsmaschine bedienen konnte, deren synthetischer Klangkosmos ihn jahrelang in den Bann zog. Pioniere betreten Neuland. Und genau so hören sich Popol Vuhs MOOC-Platten auch an. ein meanderndes Suchen, ein lustvolles Ausprobieren. Von der Perfektion heutiger elektronischer Tanz- und Ambient-Musik ist es noch Generationen entfernt, aber auch von der Maschinenmusik von Kraftwerk, die mit ihrem Werk so etwas wie den wohltemperierten Synthesizer erschaffen haben. Fricke aber hatte keine Lust mehr, an Schaltkreisen und Oszillatoren herumzufrickeln, wie sich seine Ex-Frau Bettina von Waldhausen erinnert. Warum ist er von der Elektronik weggegangen? Nach dem Pharao wollte er eigentlich wieder zu natürlichen Instrumenten und zur menschlichen Stimme zurück. Und er fand immer, dass Elektronik nicht gut fürs Herz war, also auch die Schwingung von Elektronik. Das ist interessant. Und er hörte immer vom Eberhard die Elektronik. Das hörte man immer da, nicht? Wenn Eberhard seine Töne machte, dann hörten wir das immer drüben. Und Florian fand immer, das ging aufs Herz. Und dann hatte er das Interesse verloren daran. Fricke schart neue Musiker um sich, wie den Gitarristen Conny Veit und die Sängerin Jong Yoon, Tochter eines bekannten koreanischen Komponisten. Ein weiteres Album entsteht, Hosanna Mantra. Der Titel vereint das jubelnde Hosanna aus dem Christentum mit dem fernöstlichen Mantra, einer immer wieder rezitierten Gebetsformel. Dieser Ansatz ist typisch für Fricke und spiegelt auch den spirituellen Aufbruch jener Jahre wider, der die Hippie-Bewegung und die Landkommunen erfasste. Durch mehr oder weniger intensive Beschäftigung mit fernöstlichen Religionen, mit Meditation und Yoga, mit Psychologie, Psychoanalyse und nicht zuletzt mit bewusstseinserweiternden Drogen, zieht sich die Bewegung immer mehr ins Innere und Häusliche zurück. Aus den Street Fighting Men werden Patchouli-beseelte Glückssucher mit drittem Auge auf der Stirn. Dazu passt Popol Vuhs Soundtrack wie die Franzen zur Wildlederjacke. Schon ungewöhnlicher ist Frickes Auseinandersetzung mit christlichen Themen. Auf die Frage von Rainer Langhans, wie Fricke denn christliche Musik charakterisieren würde, antwortet er: Christliche Musik ist im Fühlen schmerzlich, im Ausdruck lächelnd. Denk an unsere Rose als christliches Symbol, im Gegensatz zur Lotusblume des Ostens. Die Rose hat Dornen auf dem Weg hinauf und oben thront etwas ganz Wunderbares, die Blüte, Kreuzigung und Auferstehung, Sterben, um geboren zu werden. Dieses ist christliches Verständnis, das wir zum Beispiel im Klang der Oboe finden, in der Dornenkrone des Cembalo, auch in der E-Gitarre, so wie Conny sie spielt, jubelnd und klagend zugleich. Unser Kyrie kann dir zeigen, was ich unter typisch christlicher Musik verstehe. Man muss es hören. Da ist diese Stimmung, da ist dieses wunderbare, schwebende, wirklich, also im schönsten Weise, miteinander friedlich einfach genießen, das ist da drin. Ein wunderbares Klavierspielen, eine wunderbare Arbeit von Conny, ganz zurückgenommen, sich der Sache hingeben, sehr, sehr große Arbeit. Also das ist eigentlich für mich die Popol Vuh-Schallplatte. Daniel, genannt Danny Fichelscher, trifft Florian Fricke bei den Aufnahmen zu Conny Veits Soul-Album Bury My Heart at Wounded Knee. Fichelscher, ein junger Heißsporn, Sohn eines Berliner Jazzmusikers, Schlagzeuger und Gitarrist, ist eines der vielen Mitglieder der Münchner Krautrockband Amondyl 2, als er Fricke kennenlernt. Ich treffe ihn in seiner kleinen Hinterhofwohnung im südlichen Schwabing. Fichelscher strömt noch immer über vor Energie, so dass man ständig Angst hat, dass seine rasenden Gedanken in der nächsten Kurve zerschellen könnten. Er erinnert sich an den Moment im Tonstudio, als er mit Fricke eine lange künstlerische Allianz einging. Ich war im Aufnahmeraum und er war hinter so einem Fenster, wie es manchmal so üblich ist, weißt du, so eine Kabine mit Riesenfenster. Also man konnte sich sozusagen nur über Kopfhörer hören. Und wir beide haben während des Spiels, haben wir uns plötzlich total angekickt. Wir haben uns richtig zueinander in die Musik reingewoben und rein und hatten einen wunderbaren Austausch. Und das war eigentlich für mich die Initialzündung, ich denke für ihn auch, dass wir gesagt haben, nee, komm, wir machen dann noch was weiter. Für mehrere Alben werden die beiden ein künstlerisches Paar. Fichelscher, mit Jazz und Rock sozialisiert, ist der perfekte Gegenpol zum Klassiker Fricke, der etwas mitleidig auf die Rocker herabblickt. Auch die Besetzung ist ungewöhnlich. Auf einen Bass verzichtet Fricke wie immer. Das gab's nicht, das gab's bei Bella Bartok, gab's das, dass du Schlagzeug und Klavier hattest. Und dann diese Art der Musik, was das Klavierspielen betrifft, ist ja ganz verrückt. Der Mann hat ja am Tag 4-5 Stunden gespielt. Da hast du gemerkt, da ist der Klassiker. Die haben immer die Eins, weil die das so gelernt haben, nicht? Und wir, das Move, ob das Grooven heißt, Swing heißt, wie auch immer, dieses auf zwei, diesen Shuffle oder was auch immer, dieses Ding von Moven, das ist dem Deutschen von Haus aus fremd. Wenn du sie klatschen lässt, landen die auf der Eins hundertprozentig. In diese Zeit fallen auch die ersten Filmkompositionen für Werner Herzog. Der Regisseur hat später in einem Videostatement erzählt, wie Florian Fricke ihm die Ohren geöffnet hat. Popol Vuh ist ein Glücksfall für mich, weil immer etwas Verborgenes in den Bildern selbst, das ganz tief in der Dunkelheit unserer Seele liegt und schlummert, durch die Musik Florian Frickes sichtbar gemacht wurde. Das heißt, die Bilder haben auf einmal eine ganz neue und einzigartige und merkwürdige Qualität bekommen. Die Musik hat etwas Rätselhaftes. Sie kann nämlich Qualitäten und Eigenschaften und Rhythmen in Bildern deutlich machen, vor allem im Kino deutlich machen, die sonst nie herüberkommen würden. Wenn ich in Aguirre zum Beispiel den Urwald gefilmt habe, dann ist der Urwald ja zunächst einmal eine Landschaft. Durch die Musik von Popol Vuh wird diese Landschaft aber auf einmal etwas anderes. Sie wird sozusagen eine Qualität der Seele, eine menschliche Eigenschaft. Diese Geschichten, die er mit dem Kinski hatte, immer dieses Balancieren in dieser Power, die sie jeder bringt, die hatte ich mit dem Fricke natürlich genauso in dieser, nur natürlich mit anderen Voraussetzungen, nicht? Genau die gleiche Destruktion, jetzt kann ich die Geschichte erzählen, die sind nicht mehr schön. Das haben ja Leute miterlebt auch. Das war ja zum Teil katastrophal. Und auf der anderen Seite natürlich auch diese Wahnsinnsliebe irgendwie oder Zuneigung, einfach weil du weißt, diese Sache bringt es dann mit sich. Ne? Aber es gab halt Dinge, die es aber dann auch bewährt haben. Und oft genug haben wir uns heulend umarmt und einfach verstanden, dass da was Schönes auch, was Hervorragendes, lebendig ist. Und das ist ja glücklicherweise auch zum Teil zu hören. Danny Fichelscher kann sich auch in Rage reden, wenn es um Florian Fricke geht. Er hätte gern etwas mehr Respekt und Anerkennung, auch materieller Art, für seine Mitarbeiter erhalten. Popol Vuh wird nun mal zum größten Teil mit Florian Fricke in Verbindung gebracht. Aber das Musikbusiness war schon immer ein Haifischbecken. Alle Weggefährten bescheinigen Fricke ein zuweilen hochnäsiges und arrogantes Auftreten, mit dem er Menschen schwer von den Kopf stoßen konnte. Dogmatische, fürchterliche Ansprüche, erst das oder erst ich und dann erst das andere. Also sich immer zentral zu nehmen und sozusagen, ohne mich bist du gar nichts oder so, bis dorthin. Ja? Also nie einfach mal auch den anderen die Power leben lassen und dran teilnehmen zu lassen, sondern so, also schießt du so eine Art von Minderwertigkeit irgendwie so. Wenn Florian irgendwo war an einer Einladung, dann konnte er entweder die ganze Gesellschaft vernichten, die gingen dann alle, oder sie waren alle angeregt. Also das gehört ja schon was dazu. Und so gab es Leute, die ihn wirklich ungeheuer schätzten und Leute, die ihn grauenhaft fanden. Also das ist einfach beim Künstler so. Was ich so toll fand, er hatte so einen wahnsinnig scharfen Geist und ein unglaublich gutes Gedächtnis. Das kommt, glaube ich, wenn man so früh Klavier lernt. Ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren. Er hat mit 8 Jahren erst angefangen. Aber das Denken hatte immer eine Tiefe. Das findet man heute nicht so oft. Klangarchiv. Ein unglaubliches Klangarchiv, Florian. Alles gekannt, alles gespielt. Also er hat die Dinge immer sehr gut durchdacht, wenn er was vorhatte. Lautlos. Und er war unnachgiebig, sie durchzuziehen. Wir haben teilweise große Schwierigkeiten gehabt, manche Projekte durchzuziehen, weil uns das Geld ausging oder solche Geschichten. Und er hat nie aufgegeben. Immer durchgezogen, bis es fertig war und stand und das Band da war oder wie immer auch, die Scheibe. Gute Arbeit. Also ich glaube, seine Spiritualität und das alles, das rührt aus seiner Einsamkeit. Also nur daher. Sagt Renate Knaup, ein weiteres Münchner Krautrock-Urgestein, immer noch Leadsängerin bei Amundul 2. Sie übernahm bei Popol Vuh die meisten Gesangparts, nachdem Jong Yoon die Band verlassen hatte. Hat sich die Wärme aus seiner Einsamkeit geholt und sich zu seiner Wärme gemacht, dass es ihn stützt. Dieses ganze Leisten müssen als Wunderkind und dieses Außerirdische, was er da erleben musste, da hat er sich wohl angefangen, seine Häuser zu bauen. also seine inspirierten spirituellen Häuser zu bauen und zu sagen, okay, dann mache ich mich anders warm. Was ich ja gar nicht so schlecht finde. Dass er so früh gegangen ist und ich meine, natürlich, er war ein sehr, sehr extremer Mensch. Wahnsinnig extrem. Wir sitzen bei grünem Feldlin an ihrer Küche im Münchner Stadtteil Neuhausen und schreiten durch die Zeiten. Sie ist Teil der Generation, die ihre Eltern wegen der NS-Zeit unter Generalverdacht stellte. Genau daher stammt auch der Sponti-Spruch, trau keinem über 30. Andererseits war diese Generation damit überfordert, sich gleichzeitig zu befreien und zu therapieren. Bei aller hippiesker Nestwärme war diese Zeit auch gekennzeichnet von Kommunikationsdefiziten. Das hatte ich ja keiner geführt. Oder vielleicht hätte er ja zum Therapeuten gehen können und sagen, okay, man, entzieh mich vor all meiner Lust. Das hätte ihm ja sozusagen noch mehr seinen Rückgrat gebrochen, wenn er sich selber sozusagen als der Meister gesagt hätte, ich habe einen Auer. Meister dürfen keine Auer haben, die können taub sterben oder im Graben, aber nicht sagen, dass sie Schmerzen haben. Fricke, der Kettenraucher, entwickelt sogar eine Atemtechnik für Sänger, mit der sie eine spirituelle Einheit zwischen Ton und Körper herstellen können. Er hatte sich die Frage gestellt, was eigentlich wirklich passiert, wenn man beispielsweise ein Vokal singt. Danny Fichelscher macht es vor. Sing mal A, das hat damit nichts zu tun, sondern du musst langsam, langsam aufmachen, zutrauen. Und dann merkst du, dass das ja wie eine, das ist ja eine Resonanz. Und wenn du das immer wiederholst, und dann merkst du, jetzt vibriert ja was, jetzt bewegt sich ja da was. Und das ist ja was ganz anderes, als wenn du oder wenn du S-Konsonanten machst. Wenn du vibriert dein ganzes Obere hier im Kopf, das scheppert alles, es vibriert alles. Und das, wenn du diese Art, wenn du das in einer bestimmten Abfolge, wenn du das verfolgst und dein Körper langsam damit vertraut machst, dann passiert was mit dir. Es logischerweise berührt Zentren in deinem Körper, die ansonsten nicht so in Bewegung kommen. Also es ist etwas, was du lehren kannst. Da hat er ja mit Opernsängern gearbeitet, also aus ganz Deutschland. Und ich durfte einmal dabei sein. Und da hat er mich natürlich auch so vorgestellt und gesagt, hey, und das ist die Renate, das ist meine Sängerin und so. Und ich war wieder ganz scheu und Also im Rund saßen wir da, Florence war auch. Und man hat sich sozusagen angesungen oder er hat gesagt, jetzt macht er kleine Laute, große Laute. Und dann war immer wieder der Atem. Und du merktest mehr und mehr und mehr und mehr, wie dein Körper durchflutet ist und wie der Ton sich ergießt aus dir raus. Wir saßen ja alle auf normalen Stühlen. Der Stuhl war dann weg sozusagen, weil du so drin warst in der Arbeit. Und dir wuchs aus deinem Steiß, ja, aus dem untersten Chakra sozusagen, wie bei so einem Melkschemel, so ein Teil und du saßt geerdet, dasch und floss. Und das ist großartig, wenn man sowas erlebt. Das ist einfach genial. Fricke reist gerne, besonders in den fernen Osten. Schon zu Hause hat er sich fremde musikalische Welten per Weltempfänger erschlossen. Zweimal ist er in Tibet. Mit Frank Fiedler entsteht auch ein Musikvideo. Kailash, Pilgerfahrt zum Thron der Götter. Die spirituelle Kraft, die den tibetischen Volksgesängen innewohnt, faszinieren ihn, wie Renate Knaup bestätigt. Wenn er sagt, er und ich sind eins, der hat so eine Urvolksspiritualität. Wenn du dir vorstellst, dass dieses Agape, Agape, Kuli, Kuli, Kuli, Kuli, Kuli, Ram, Sam, Sam. Ja, das ist ein Dämmvolkslied aus dem Nepal. Da singen die das überall. Florian kam von der Reise zurück und hat gesagt, da, da, di, da, di, da, ba, bi, ba, ba, ba, ne, da, bi, da, di, da, di, da, Haram, Sam, Sam, Haram, Sam, Sam. Wir sehen uns noch heute noch, wie wir im Bavaya-Stuhl völlig beseelt sitzt er da und sagt, Hand in Hand, in Hand, in Hand. was ja wunderschön ist zu singen, ja. Es ist ja ein Traum, wie er die Wege moduliert hat, dass du als Sänger das singen kannst und, oder wie er es gesetzt hat, so mantrisch. Ist einfach wunderschön. Im letzten Drittel von Frickes Karriere verlieren die Popol Vuh-Alben zunehmend an Originalität. Zu sehr vertraut er auf Reproduktion von altbewährten Rezepten. Manche Stücke nähern sich verdächtig dem gebräuchlichen Eso-Kitsch an, der die Regale der einschlägigen Läden füllt. Auch ein kurzer Ausflug in Techno-Gefilde klingt unglaubwürdig und anbiedernd. Konzerte von Popol Vuh gab es nur eine Handvoll. Zu groß die Angst, der aufwendigen Studioarbeit live nicht gerecht zu werden. 1998 veranstalten Frank Fiedler und Florian Fricke ein Multimedia-Projekt in der süditalienischen Kleinstadt Molfetta. Ein Rezitativ über eine Imagination über das Wesen des Orpheus, des ersten Musikers der Menschheitsgeschichte. Es ist das letzte große Werk Frickes. Der Alkohol hat ihm über die Jahre immer mehr zugesetzt. Die letzte Zeit wohnt er wieder auf dem Hof bei Miesbach, einsam und zurückgezogen. Es bleibt das große Rätsel um diesen Künstler, weshalb er seinem Drang zur Selbstzerstörung nicht Einhalt gebieten konnte. Gerade in der späteren Zeit hatte ich zum Teil auch Angst, ihn auf der Straße zu treffen, weil ich mir dachte, boah, jetzt kommt der ganze Irrsinn wieder. Dieser ganze Pack von Leben, von Traurigkeit, von Ganzen so. Ich meine, der hat sich irgendwann aufgegeben. But don't ask me why. Das weiß ich nicht. Ob es der Alkohol war, ob er mit sich selber irgendwas ausgemacht hat, von dem wir gar nichts wissen. Keine Ahnung. This was Eve of Destruction. Destruction Power war das. Ich habe ihn ein Jahr vorher gesehen. Gut, ich habe ihn oft gesehen, wo du wirklich dachtest, jetzt ist Phoenix der Asche dran, ja, sonst ist da nichts mehr. Also er sah erschöpft. Es ist ja nicht nur erschöpft, sondern es ist zutiefst traurig einfach. Der Mann war zutiefst traurig. Das Leben ist eine einzigste Polarität. Und da die Balance zu halten und die hohe Kunst, sich in dem Level zu halten und die Ausschwingung wieder auszugleichen, da bewundere ich die Menschen, die es können und sich dankend vom Leben auch verabschieden können. Ich glaube, das Leben war sehr anstrengend für ihn. Und ich glaube, wenn man so in den Welten der Musik ist, ist es noch viel schwerer, immer wieder in diese Realitäten hier zurückzukommen. Und das ist an sich schon eine Spannung, die man aushalten muss. Und deswegen war das so unendlich anstrengend für ihn. Deswegen waren für ihn auch geschäftliche Sachen so wahnsinnig anstrengend, weil das war nicht seins. Und es war schwer, Verträge zu kriegen, genauso, ja. Also die wirtschaftlichen Bedingungen waren einfach sehr schwer. Und die waren oft wahnsinnig entwürdigend. Und das ist, glaube ich, was ihn zutiefst tief getroffen hat, weil die Würde des Menschen war für ihn was sehr Wichtiges. Am 29. Dezember 2001 stirbt Florian Fricke mit gerade mal 57 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Er hinterlässt zwei Kinder. Von Bettina von Waldhausen war er schon einige Zeit geschieden. Ich glaube, dass das einfach der richtige Zeitpunkt für ihn war. Und ich weiß auch nicht, ob er so die Welt verstanden hätte, in die Art und Weise, wo die jetzt reingeht. Also ich denke, das war für ihn richtig so. Das darf man halt alles auch nicht so leichtfertig nehmen. Nicht sporteln, immer saufen, rauchen und sagen, who the fuck. Und dann kriegt man irgendwann mal den Zettel vom Körper. Der war schon eine Drecksau zu sich. Ich glaube nicht, dass er sich wirklich geliebt hat. Er hat vergessen, dass er ein Mensch ist. Oder wollte kein Mensch mehr sein. Als Mensch muss man halt sterben. Er hätte Freude, wenn er jetzt so manches sehen würde. Also auch vielleicht, wie seine Arbeit jetzt doch anerkannt ist. Das ist ja immer wieder erstaunlich, weil er nun ja auch schon weg ist. Nachdem er gestorben war, kam ja wirklich von überall kamen E-Mails aus allen Ländern, aus Russland, aus Polen, aus Japan, also wirklich, das hätte niemand erwartet. Also er am allerletzten. Vielleicht hätte er sich mehr schätzen sollen. Vielleicht den Hass ablegen sollen gegenüber dem Vater, dem versehrten Kriegsheimkehrer, der all seine verlorenen Träume auf den Sohn übertrug. Vielleicht hätte er aufhören sollen, gegen sich selbst zu rebellieren. Gefangen zwischen Anspruch und Verweigerung, Anteilnahme und Zynismus. Vielleicht hätte er einfach so barmherzig sein sollen gegenüber sich selbst wie seine Musik. Vielleicht erklärt das etwas, vielleicht auch nicht. Florian Fricke hat seinen Platz im Musikhimmel sicher, als Pionier der elektronischen Musik, wenn er Herzoggefährte, spiritueller Magier. Über 20 Alben haben er und seine Mitstreiter hinterlassen. Er hat immer noch viele Fans, die ihn vermissen. Er ist nicht spektakulär gegangen wie die großen Wilden seiner Generation, Hendrix, Morrison und wie sie alle heißen. Aber mit denen hat er auch nicht viel am Hut. Er ist einfach verglüht und erloschen. Ich habe in einem exzentrischen und exotischen Leben gewühlt. In seiner naiven Genialität und sozialen Unbeholfenheit ist Fricke ein Spiegel seiner Zeit. Perfektion war damals kein Ideal, eher die Suche. Heute ist es umgekehrt. Ja, vielleicht hätte es ihm wirklich nicht behagt in unseren Tagen. Mir behagt es auch nicht immer.